Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 um 7.58 Uhr Ortszeit bricht die Hölle los. Eine 100 Kilometer lange Flutwelle rast auf die Küsten von Sumatra und Thailand zu. Bis zu 30 Meter hohe Wasserwogen begraben Häuser, Hotelanlagen, Dörfer, Wälder, Menschen unter sich. Zerstören in Sekundenschnelle ein Naturparadies, eine Zivilisation. Ein Seebeben vor Sumatra hat unvorstellbare Energien freigesetzt, die man später mit der Zerstörungskraft von 7 Millionen Hiroshima-Bomben vergleicht. Am Ende ist die Erdachse um 8 Zentimeter verschoben. Der Tsunami hat in Indonesien, Sri Lanka, Thailand und Indien 230.000 Todesopfer gefordert und mehr als 1,7 Millionen Menschen obdachlos gemacht. Noah hält ein Kaninchen auf dem Arm und schaut wie ein ganz lieber Opa. In der Arche, die an ein großes Baumhaus erinnert, tummeln sich Äffchen und Löwen, dicke Elefanten und Giraffen mit endlos langen Hälsen. Über allem funkelt ein leuchtend bunter Regenbogen. So sieht die Sintflut in Kinderbüchern aus. Die Sintflut. Der Weltuntergang durch eine gigantische Überschwemmung. Die Rettung einer Menschenfamilie in einer schwimmenden Arche. Nur ein Mythos oder die unausrottbare Erinnerung an eine Menschheitskatastrophe? Die Geschichten von Sintflut und Arche? Spuren realer Ereignisse oder Bilder kollektiver Ängste und Sehnsüchte? Sintflut und Arche in der Bibel? Protest gegen einen unfairen, grausamen Gott, der aus einer Laune heraus Menschen ins Leben ruft und dann erbarmungslos auslöscht, weil sie seine Erwartungen nicht erfüllen? Die problematische Botschaft von einem Schöpfergott, der offenbar nicht so recht weiß, was er will? Sintflut und Arche, ganz sicher mehr als spannende Abenteuergeschichten aus alter Zeit. Philosophische, religiöse, existenzielle Fragen erster Güte stehen dahinter. Warum existiert die Welt? Wenn es einen Schöpfer gibt, wie steht er zu seiner Schöpfung? Ist auch eine ganz und gar nicht ideale Welt von Gott gewollt? Akzeptiert, geliebt? Gehen wir dem Untergang in Angst und Schrecken entgegen oder dürfen wir uns geborgen fühlen, trotz allem? Die Sintflut hat nichts mit einer Sündflut zu tun, wie man früher vermutet hat. Das althochdeutsche Wort Sintflut bedeutet schlicht Überallflut, Gesamtflut, immerwährende Überschwemmung. Die biblische Sintflutgeschichte im Buch Genesis kennt jeder. Gott ist total angenervt von seiner Schöpfung und er beschließt: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh. Denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Deshalb sollen Noah und seine Familie vor der Flut, die alles Leben auf der Erde auslöschen wird, gerettet werden. Er bekommt genaue himmlische Anweisungen, wie er eine schwimmende Burg bauen soll, die Arche, und dass er von den Vögeln und Reptilien und Säugetieren je ein Pärchen mit in dieses Rettungsfahrzeug nehmen soll. Kaum hat Gott die Tür der Arche hinter Noah und seinen Schutzbefohlenen geschlossen, beginnt die Katastrophe. An diesem Tag brachen alle Quellen der gewaltigen Urflut auf und die Schleusen des Himmels öffneten sich. Der Regen ergoss sich 40 Tage und 40 Nächte lang auf die Erde. Auch der Ausgang der Geschichte ist bekannt. Nach 150 Tagen lässt Gott einen Wind über die verwüstete Erde wehen, das Wasser verläuft sich, die Arche strandet in einem Gebirge. Noah lässt probeweise einen Raben und dann eine Taube aus der Arche fliegen. Und schließlich kommt die Taube mit einem Olivenzweig im Schnabel zurück. Noah, seine Familie und all die Tiere verlassen die Arche. Und Gott legt ein überraschendes Versprechen ab. Ich will die Erde nicht noch einmal verfluchen. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Wie wahr ist so ein Mythos? Wie viel Erfahrung, Angst und Sehnsucht stecken darin? Mit der Sintflutgeschichte beschäftigten sich in den letzten 200 Jahren schätzungsweise 80.000 Studien in 72 Sprachen. Aufsehen erregte das Schwarzmeer-Szenario, das Fachleute wie der bulgarische Ozeanologe Petko Dimitrov oder die amerikanischen Meeresgeologen Pittman und Ryan entworfen haben. Vor 9000 Jahren begann das Eis der Polkappen unserer Erde zu schmelzen, der Pegel der Ozeane stieg überall an, mit besonders verheerenden Folgen am Schwarzen Meer. Die Wassermassen des Mittelmeeres überfluteten den flachen Landriegel am Bosporus, der damals Europa und Asien verband, und schossen mit furchtbarer Gewalt 100 Meter tief in das Schwarze Meer hinab, 12 Monate lang. Aus den Uferregionen flohen die Überlebenden. Das Trauma der Katastrophe sorgte jahrtausendelang für düstere Mythen. Noch spektakulärer scheint die Theorie von der Kollision der Erde mit Kometen oder Meteoriten, die vor fast 10.000 Jahren eine weltweite Überschwemmung ausgelöst haben könnte. Der Wiener Geologe Alexander Tollmann behauptet, ein wahrscheinlich mehrere Kilometer großer Komet war beim Anflug in 7 Teile zerbrochen, die in den Weltmeeren einschlugen. Beben und Weltenbrand, Sintflut, Asche und Blutregen, ewige Nacht und ewiger Frost, von denen die Mythen berichten, wurden hervorgerufen von Stoßwellen, Hitze und einem gewaltigen Explosionswind, der mit 1000 Stundenkilometern mehrmals um den Erdball raste. Zum Beweis verwies Tollmann unter anderem auf die Spuren eines plötzlichen Massensterbens in Schichtgesteinen. Da kündeten oft zahlreiche versteinerte Fossilien von einer großen Lebensfülle über Jahrtausende hinweg. Und dann endeten diese Ablagerungen abrupt. Andere Theorien sehen den Sintflutmythos in der traumatischen Erfahrung lokaler Überschwemmungen, etwa im Zweistromland, begründet. Nicht zu vergessen die schlauen Psychoanalytiker, die in den Legenden von der großen Flut die infantile Sehnsucht erwachsener Menschen nach Rückkehr in den schützenden Mutterschoß am Werk sehen. Unbezweifelbar ist freilich, dass es sich bei der Sintflutgeschichte um den einzigen wirklich universellen Mythos handelt, der den meisten Völkern der Erde gemeinsam ist und zum kulturellen Gedächtnis der Menschheit gehört. In den heiligen Schriften Indiens ist es der Gott Vishnu, der Erhalter der Schöpfung, der die Menschen in Gestalt eines hilfreichen Fisches aus der Sintflut rettet. Die spanischen Basken erzählen von einem Mann, der die Katastrophe in einer Gebirgshöhle überlebte, aber vor Schreck über das Toben der Elemente seine Muttersprache vergaß. Er erfand eine neue, die später die Sprache der Basken wurde. In der Sintflutsage der Lappen ertrinken alle Menschen der Welt, bis auf ein Mädchen und einen Knaben, die Gott auf seinen Armen auf ein Gebirgsplateau trägt und die später eine neue Menschheit zeugen. Bei den Mayas und Azteken ist es eine wasserspeiende Himmelsschlange, die alle Menschen verschlungen haben soll. Frappant sind die Übereinstimmungen in den Sintflutmythen. Es muss eine Sternstunde der Wissenschaft gewesen sein, als der Assyrologe George Smith 1872 im Londoner British Museum ein paar Keilschriftfragmente entzifferte, auf Tonscherben, die man in den Ruinen der königlichen Bibliothek von Ninive ausgegraben hatte. Da war von einer gewaltigen Überschwemmung zu lesen und von einer Art Rettungsschiff. Mein Blick blieb an der Mitteilung hängen, dass das Schiff auf den Bergen von Nisir landete, dass eine Taube ausgesandt wurde, dass sie keinen Ruheplatz fand und dass sie daraufhin zurückkehrte. Natürlich, das war die Sintflutgeschichte. Smith stürzte auf den Flur, schrie vor Aufregung und riss sich vor den Augen der entgeisterten Museumsmitarbeiter die Kleider vom Körper. Der Text, von dem der glückliche George Smith gerade die ersten Zeilen entdeckt hatte, ist heute als Gilgamesch-Epos aus Babylonien bekannt. Im 12. Jahrhundert vor Christus wird da von einem königlichen Helden auf der Suche nach Unsterblichkeit erzählt. Aber eben auch von einem Entschluss der Götterversammlung, die Menschheit per Überschwemmung auszurotten. Vom Überleben des redlichen Utnapishtim, der sich eine Arche bauen darf, und von der Reue der Götter. Kaum, dass die Morgenröte zu leuchten begann, stieg aus dem Fundament des Himmels eine schwarze Wolke empor. Wie ein Schlachtengemetzel ging die Wucht der Flut über die Menschen hinweg. Selbst die Götter packte da vor der Sintflut die Angst. Sie kauerten eingerollt in sich selbst, so wie Hunde. Laut schrie die Göttin auf einer Gebärenden gleich: Wie konnte ich nur Krieg erklären, um meine Menschen auszurotten? Ich bin es doch, die sie gebar. Und zu Lehm waren alle Menschen wieder geworden. Den Mythos, das weiß man inzwischen, gab es im gesamten Alten Orient. In früheren Versionen, ein paar hundert Jahre vor dem berühmten Gilgamesch-Epos, heißt der Flutheld Atramchasis oder Siusudra. Geht es um Konflikte in der Welt der Götter und um ihren Ärger über den Lärm, den die Menschen machen. Doch meist gibt es einen freundlichen Außenseiter im Götterhimmel, der irgendeinem rechtschaffenen Menschen heimlich die bevorstehende Katastrophe verrät und auch schon einen Rettungsplan bereithält. Die Sintflutberichte in der hebräischen Bibel sind 500 bis 1000 Jahre jünger und bilden ein Gemenge aus verschiedenen Traditionsschichten und Erzähllinien. Es geht ziemlich eindeutig nicht um ein historisches Protokoll, auch wenn das amerikanische Fundamentalisten heute noch gern so sehen, sondern um eine Glaubenserfahrung, um die Auseinandersetzung mit menschlicher Schuld und einer bedrohlichen Natur, um Gottes Treue zu seiner Schöpfung. Die von den frühesten biblischen Autoren als ein gescheiterter Versuch geschildert wird. Gott hat so viel vorgehabt mit seinen Geschöpfen und sie haben ihn auf der ganzen Linie enttäuscht. Zitat aus dem Buch Genesis: Der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn, den Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. Hat der allwissende Gott denn nicht vorausgesehen, dass der Mensch in seiner Schwäche hinter seinem Ideal zurückbleiben würde? Hätte er ihn nicht mit mehr standfestem Charakter ausstatten können? Wo bleiben Gottes Güte und Barmherzigkeit? Sind wirklich alle Menschen gleich verdorben und verkommen, so dass alle sterben müssen und mit ihnen die Tiere, die keinen Verstand haben und keine Wahlfreiheit? Die jüngere Erzählschicht, die der sogenannten Priesterschrift aus dem babylonischen Exil angehört, redet schon differenzierter. Sie verteilt nicht mehr so souverän Schuld und Verantwortung. Die Gewalt unter den Erdenbewohnern erscheint jetzt als Selbstläufer. Wie in einer verhängnisvollen Spirale erzeugt Hass Rache und Widerhass. Bluttat und Vergewaltigung pflanzen sich endlos fort. Die Sintflut vollendet, so gesehen, nur ein trostloses Schicksal, das sich die Menschen selbst bereitet haben. Beide Erzähllinien münden allerdings in einen hoffnungsvollen Schlussakkord. Von einem Happy End kann man kaum sprechen, denn die Erde ist von der Flut verwüstet, ihre Bewohner sind ausgelöscht. Aber der enttäuschte, traurige Gott hat einen Lernprozess durchgemacht. Er ist zum Realisten geworden, der seinen Menschen ihre Unzulänglichkeit zugesteht, der begriffen hat, jetzt, als er auf der Erde nur noch einen Leichenberg erblickt, dass er sie einfach lieb hat, egal wie unmöglich sie sich aufführen. Und so endet die biblische Sintflutgeschichte in allen Fassungen. Gott gibt der Menschheit eine Bestandsgarantie. Nie mehr wird er das Leben auf der Erde vernichten. Damit er das Jahr nicht vergisst, stellt er seinen Kriegsbogen als Zeichen des neuen Freundschaftsbundes in die Wolken. Man muss sich das klar machen. Der idyllische buntfarbige Regenbogen ist ursprünglich ein Kriegsbogen. Demonstrativ beiseite gestellt, entspannt. Gegen die natürliche Wölbung, wie Fachleute nachgewiesen haben. Ein Zeichen der Abrüstung, des Gewaltverzichts und deshalb von pazifistischen Bewegungen unserer Tage völlig zu Recht als Logo gewählt. Symbolfigur für diese innere Kehrtwende Gottes ist Noah, den er in seiner schützenden Arche vor den Fluten gerettet hat, samt Frau und Söhnen und Schwiegertöchtern und einem kleinen Zoo und mit dem er nach der Sintflut einen feierlichen Bund schließt. Noach, so die korrekte hebräische Aussprache, aber meist nennt man ihn Noah oder Noe, dieser Name Noach ist nicht eindeutig zu übersetzen. Gnade, Reue, zur Ruhe kommen steckt darin. Man weiß auch nicht genau, warum ihn Gott von der Vernichtung verschont und zum Stammvater einer neuen Menschheit gemacht hat. Ein Gerechter sei er gewesen. Einer, der seinen Weg mit Gott ging, steht im Buch Genesis. Mehr nicht. Ein Gerechter? Ein ziemlicher Egoist war er, der es nicht verdiente, gerettet zu werden, sagen kritische Rabbinen und sagt auch der Talmud-Gelehrte Eli Wiesel, der an Abraham und Mose erinnert. Beide hätten mit Gott gestritten, als der das Volk Israel vernichten bzw. Sodom und Gomorra auslöschen wollte. Eli Wiesel über Noah: Hat er je auch nur ein Wort des Protests oder des Gebets geäußert? Hat er sich bei Gott je für die zahllosen Menschen verwendet, die schon verdammt waren, ohne es zu wissen? Sobald er hörte, dass er selbst außer Gefahr war, stellte er keine Fragen mehr, er hörte auf, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Die Arche. Arka ist lateinisch und heißt Kasten, was dem hebräischen Wort Teva entspricht. Von einem Schiff, wie wir immer denken, ist keine Rede. Eine riesengroße Kiste ist es gewesen, nach den biblischen Berichten. 130 Meter lang und 33 Meter breit, solide aus Zypressenholz gefertigt. Durchaus seetüchtig, wie akribische Techniker bewiesen haben und wie moderne Nachbauten zeigen. In den Niederlanden zum Beispiel hat der Millionär und bibeltreue Christ Johann Heubers das Haus Floß aus der Genesis im Maßstab 1:2 rekonstruiert. 70 Meter lang, aus 1200 Baumstämmen. Leute wie Heubers faszinieren durch die Hartnäckigkeit, mit der sie die Bibel wörtlich nehmen. Und natürlich ist es amüsant, welche Probleme sich dann auftun. Mehr als 1 Million Tierarten sind heute bekannt. Wie konnten die alle in der Arche Platz finden? Nun ja, die Fische durften draußen bleiben in den Fluten. Wie schafften es Löwen und Antilopen, friedlich zusammenzuleben? Woher kam die Nahrung für all die Tiere 150 Tage lang? Wie war das mit der Kotentsorgung? Lebten die Eintagsfliegen hier länger? Und wo hatte Vater Noach die Pantoffeltierchen und die übrigen Einzeller aufgetrieben? Aber die Bibel redet in Bildern, wie alle Mythen. Darum haben sich die zahlreichen Abenteurer und Hobbyarchäologen und ernsthaften Altertumsforscher wohl zu viel versprochen, die in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten tollkühne Expeditionen auf den Ararat unternahmen. Hier auf dem höchsten Berg der Türkei, stolze 5.165 Meter hoch, soll die Arche Noah vor 7.000 oder 9.500 Jahren gestrandet sein. Soll gestrandet sein. Einen Beweis dafür gibt es nicht. Ararat heißt eine Landschaft im Gebiet von Urartu, in der heutigen türkisch-iranisch-armenischen Grenzregion. Und Ararat heißen dort zwei gewaltige Berge. Einen von ihnen nennt die Tradition den Noahberg. Und zwar deshalb, weil man ihn einst für den höchsten Gipfel der Erde hielt. Auf den sogenannten großen Ararat konzentrierten sich die Expeditionsteams schon im 19. Jahrhundert. Hartnäckiger als alle anderen erwies sich der estländische Professor Friedrich Parot, der im Auftrag des russischen Zaren dreimal versuchte, den Berg zu erklimmen. Beim dritten Mal war er erfolgreich. Im September 1829 erreichte er mit 5 Begleitern den Gipfel. Die 5 errichteten ein Holzkreuz und tranken eine Flasche Wein zum Gedenken an Noah, den Erzvater aller Winzer, wie die Bibel berichtet. Parot brachte vom großen Ararat lediglich eine Ladung geschmolzenes Eis nach Hause, das er später als geweihtes Wasser vom Berg Noahs vertrieb. Seine abenteuerlustigen Nachfolger, etwa 1916 ein russischer Pilot oder 1955 ein französischer Industrieller, hatten mehr Glück. Weit oberhalb der Baumgrenze fanden sie Holzstücke, die unverkennbar Spuren menschlicher Bearbeitung aufwiesen. Andere Forscher kamen mit Eisenresten zurück, von denen sie begeistert auf eine Ausstattung der Arche mit einzelnen Kojen schlossen. Exakte Radiokarbonuntersuchungen haben jedoch ergeben, dass keines der Fundstücke aus Noahs Zeit stammen kann. Dass Noachs schwimmende Burg auf dem majestätischen Felsmassiv strandete, lässt sich ebenso wenig belegen wie überhaupt die Existenz einer Arche. Archäologische Expeditionen sind seit einiger Zeit nicht mehr möglich. Die türkische Regierung lässt sie wegen der unsicheren politischen Lage in der Region nicht zu. Die Forscher beschränken sich deshalb auf Luftaufnahmen. Ein auf Hawaii lebender amerikanischer Millionär namens Daniel McGivern finanzierte 2004 gestochen scharfe Satellitenbilder, auf denen sich tatsächlich ein zigarrenförmiges, entfernt an ein Schiff erinnerndes Objekt in den nordöstlichen Gletscherfeldern des großen Ararat erkennen lässt. Die neuesten Nachrichten über angebliche Funde auf dem großen Ararat kommen aus Hongkong. Trotz der Verbotspolitik der türkischen Regierung will ein türkisch-chinesisches Forscherteam im Auftrag einer christlichen Organisation im Jahr 2010 in 4000 Metern Höhe eine schiffsähnliche Holzkonstruktion entdeckt haben, 4800 Jahre alt und im Inneren in kleine Ställe eingeteilt. Holzstücke und Seile haben die Forscher schon präsentiert, den genauen Fundort wollen sie noch geheim halten, bis sie sich mit der türkischen Regierung geeinigt haben. Die ließ inzwischen erklären, es gebe keine neuen Erkenntnisse zur Arche auf dem Ararat. Muss auch nicht sein. Der Ararat darf ein Mythos bleiben, wie die Arche und der Mensch Noah. Eine Chiffre für Hoffnung im Chaos, für Geborgenheit und Überleben. Aber auch eine Provokation. Gott hat die Menschheit gerettet, indem er Noah eine Arbeit zuteilte. Zukunft fällt nicht vom Himmel. Überleben verlangt Aktivität. Im Jahr 2007, unmittelbar vor dem enttäuschenden G8-Gipfel in Heiligendamm, hat die kämpferische Umweltorganisation Greenpeace auf dem großen Ararat in 2500 Metern Höhe ein Modell der Arche Noah gebaut, um vor dem drohenden Klimakollaps zu warnen. Vom Noahberg aus erging ein Appell an die Regierungen der Welt, den Planeten zu retten und den vielen Ankündigungen zum Klimaschutz endlich Taten folgen zu lassen. Sie hörten Noahs Arche und die Sintflut. Forscher auf den Spuren eines Mythos. Von Christian Feldmann. Es sprachen Beate Himmelstoß, Christian Baumann und Burkhard Davinus. Ton und Technik Michael Zöllner und Adele Kurzil. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.